Pressemitteilung der Piratenpartei Deutschland. Wir haben Agrarindustrie satt. Piraten begrüßen Gegendemonstration zur Grünen Woche. Anlässlich des Global Forum for Food and Agriculture am Rande der Grünen Woche in Berlin rufen am Samstag, den 19. Januar 2013, über 35 Organisationen und 70 weitere Unterstützer zur dritten Wir haben es satt Demonstration auf. Unter dem Motto Wir haben Agrarindustrie satt, gutes Essen, gute Landwirtschaft, jetzt fordern die Teilnehmer von der Bundesregierung eine klare Entscheidung für eine agrarpolitische Wende. Die Piratenpartei Deutschland zollt dem zivilgesellschaftlichen Engagement des Bündnisses seinen Respekt und unterstützt dessen Ziele ausdrücklich. Nachdem die Bundesregierung die Chancen vertan hat, das Tierschutzgesetz nachhaltig zu erneuern und sich damit einer Verbesserung der desolaten Zustände in der Landwirtschaft verweigert, ist es umso wichtiger, den Druck auf die Entscheidungsträger von außen fortzusetzen, sagt Philipp Magalski, Sprecher für Umwelt, Natur und Tierschutz der Piratenfraktion Berlin. Die Piratenpartei Deutschland lehnt eine industrielle Massentierhaltung ab, weil sie durch inakzeptable Methoden massives Leid bei Tieren erzeugt, die Lebensqualität in den ländlichen Räumen beeinträchtigt und die traditionelle bäuerliche Landwirtschaft gefährdet. Piraten befürworten die gesetzliche Festschreibung höherer Mindeststandards in der Nutztierhaltung, die eine tiergerechtere und ökologische Landwirtschaft zum Ziel hat. Zu der Demonstration werden 15.000 Menschen und über 50 Traktoren erwartet. Pressemitteilung für das Krähennest gelesen von Bista 100. Intro- und Outro-Musikstück East Meets West von Matthias Westlund. Das Musikstück steht unter der Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Zu finden auf jamendo.de. Vielen Dank hierfür.